Kulturradio vom RBB. Hörspiel. Mit einer ganz besonderen Hörspielpremiere an den beiden Osterfeiertagen. Heute und morgen jeweils um 14.04 Uhr präsentieren wir Ihnen in zwei Teilen das Phantom der Oper nach dem berühmten Roman von Gaston Leroux. Die Faszination, die der Stoff ausübt, ist auch über ein Jahrhundert später ungebrochen. Dutzende Theater-, Film- und Musical-Bearbeitungen belegen dies. Die vorliegende Hörspielversion von Regine Ahrem geht noch mal auf den Originalstoff zurück, freilich in einer zeitgemäßen Interpretation. Beide Teile des Hörspiels stehen auf unserer Seite kulturradio.de zum Anhören bereit. Außerdem, das Stück ist in Kunstkopf-Stereophonie produziert. Wenn Sie es mit Kopfhörern hören, kommen Sie mit einem gewissermaßen 3D-Hörgenuss. Christine! Paris, den 3. Dezember 1879. Ein rätselhafter Vorfall, der sich gestern auf der Bühne des großen Hauses der Oper ereignete, erschüttert ganz Paris. Mitten in der Vorstellung ist die Sängerin Christine Daae auf offener Bühne verschwunden. Christine! Christine! Sie muss durch eine der Falltüren gestürzt sein. Sie wurde in den Bühnenhimmel hinaufgezogen. Ein hinterlistiger Einschlag. Jemand muss im gleichen Moment den Hauptschalter abgedreht haben. Für einen Augenblick war das Licht auf der Bühne erloschen. Und als es wieder hell wurde, war von der Sängerin keine Spur mehr. Sie ist seitdem unauffindbar, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Die Welt steht vor einem Rätsel. Christine. Christine. Ich war noch ein junger Mann, als ich an diesem Abend auf der Hinterbühne des Opernhauses herumirrte und verzweifelt nach Christine suchte. Nach ihrem rätselhaften Verschwinden wusste ich, dass nur einer dafür verantwortlich sein konnte. Das Phantom. Es war die Nacht, in der sich unser aller Schicksal entscheiden sollte. Das Phantom der Oper nach Gaston Leroux. Kunstkopfhörspiel in zwei Teilen von Regine Ahrem. Teil 1. Auch heute noch, viele Jahre nach jener schicksalhaften Nacht, weiß ich nicht, was damals wirklich geschehen ist. Ich konnte Christine aus den Klauen des Phantoms zwar retten, und dennoch hatte ich sie vielleicht schon damals verloren. Seit sie vor vielen Jahren viel zu früh von mir ging, frage ich mich, ist sie überhaupt jemals wirklich mein gewesen? Mir scheint, dass ich erst sterben kann, wenn ich noch einmal in jene finstere Zeit hinabgestiegen bin und mit Hilfe Christines Tagebüchern und anderer Dokumente die rätselhaften Ereignisse von damals rekonstruiert habe. Alles begann an jenem Abend, als Christine, die dem Publikum bis dahin nur in Nebenrollen bekannt war, zur Offenbarung der Pariser Opernwelt wurde. Eigentlich war die Hauptrolle ja der Primadonna Carlotta vorbehalten gewesen, die aber aus Gesundheitsgründen kurzfristig absagen musste. Wieso ließ der scheidende Direktor de Bienne ausgerechnet die unscheinbare Christine, die zuvor in keinerlei Weise sonderlich aufgefallen war, an diesem Abend die Hauptrolle singen? In einer Rezension im Parisoir vom 17.09.1879 hielt ein berühmter Kritiker diesen denkwürdigen Augenblick fest. Um begreifen zu können, was sich am gestrigen Abend vor den Augen der Welt in Christine Daae vollzogen hat, kann ich nur zu einem Schluss kommen. Diese reine Seele liebt. Liebt zum ersten Mal. Nur die Liebe ist imstande, ein solches Wunder zu verbringen. Eine so überwältigende Verwandlung. Eine Liebe, die von der Höhe des Himmels herzukommen scheint und gleichzeitig aus der Tiefe der Hölle. So etwas hat man noch nie gehört, noch nie gesehen. Der ganze Saal jubelte in unsagbarer Ergriffenheit. Danach sank Christine ohnmächtig in die Arme ihrer Kollegen, die sie in die Garderobe trugen. Sie schien in der Tat ihre Seele ausgehaucht zu haben. Oh Gott, was ist mit dir? Als ich sah, wie Christine auf offener Bühne zusammenbrach, sprang ich auf und stürmte auf schnellstem Wege hinter die Bühne. Seit Monaten hatte ich gegen meine Regungen angekämpft. Seit dem Moment, als ich Christine zum ersten Mal auf der Bühne der Oper gesehen hatte und ich in ihr jenes kleine Mädchen wiedererkannt hatte, das in meiner Jugendzeit viele unbeschwerte Sommermonate lang meine Spielgefährtin gewesen war. Vor ihrer Garderobe drängelten sich scharenweise die Bewunderer. Überall waren Jubelrufe zu hören. Weil Christine noch immer ohnmächtig war, war ein Arzt herbeigeholt worden. Ein glücklicher Zufall erlaubte es mir, mit diesem zusammen die Garderobe zu betreten. So geschah es, dass während der Arzt erste Hilfe leistete, Christine in meinen Armen erwachte. Ich bin Dr. Bosse, Christine. Sie hatten einen kleinen Ohnmachtsanfall. Es ist alles gut. Monsieur, wer sind Sie? Mademoiselle, erkennen Sie mich nicht wieder? Ich bin Raoul de Chagny, der Spielgefährte Ihrer Kindertage. Ich bin... Wollen Sie jetzt bitte gehen, Monsieur? Ich wüsste nicht... Da Sie mich offensichtlich nicht wiedererkennen, bitte ich Sie darum, Ihnen unter vier Augen etwas mitzuteilen. Etwas sehr Wichtiges. Wenn es mir besser geht, Monsieur, einverstanden? Würden Sie jetzt bitte... Gehen Sie, junger Mann, damit ich Mademoiselle Day behandeln kann. Nein, ich bin nicht krank. Ich danke Ihnen, Doktor. Es ist alles gut. Ich danke Ihnen beiden. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Ich möchte nur allein sein. Verlassen Sie jetzt bitte beide meine Garderobe. Bitte. Im Schatten einer Türnische versteckt, versuchte ich mich zu sammeln. Ich musste Christine meine Gefühle offenbaren. Aber wie? Da traf mich ein Gedanke wie ein Blitz. Ja, natürlich. Nur meinetwegen hatte Christine alle weggeschickt, weil sie mit mir unter vier Augen sprechen wollte. Der Gang vor der Garderobe hatte sich inzwischen geleert. Mit angehaltenem Atem schlich ich zurück zu Christines Garderobentür, um zu klopfen. Doch in diesem Moment hörte ich hinter der Tür eine Männerstimme. Du musst sehr müde sein, Christine. Ich bin nicht müde. Ich lebe wie nie zuvor. Heute Abend habe ich nur für dich gesungen. Kein Kaiser wurde jemals reicher beschenkt. Ich danke dir dafür. Nein, ich danke dir. Nur dir habe ich das zu verdanken. Heute Abend habe ich dir meine Seele gegeben. Hast du es nicht gehört? Oh, doch. Heute Abend haben die Engel geweint. Am Boden zerstört kehrte ich in mein Versteck zurück. Spätestens in diesem Moment hatte ich begriffen, dass ich Christine liebte. Und umso mehr hasste ich diesen geheimnisvollen Gegenspieler. Zu meinem Erstaunen öffnete sich ein paar Augenblicke später die Tür der Garderobe und Christine trat heraus. Allein. Sie ging an mir vorbei, ohne mich in meinem Versteck zu bemerken. Gebannt starrte ich weiter auf die Tür, die sich jedoch nicht mehr öffnete. Ich hatte kein Recht dazu, aber blind vor Eifersucht sprang ich schließlich auf die Tür zu. Wer sind Sie? Geben Sie sich zu erkennen! Sie kommen mir nicht vorher heraus. bis sie sich zu erkennen gegeben haben. Wo sind sie? Wo sind sie, die Feigling? Wo haben sie sich versteckt? Ich werde sie entlarven. Oh mein Gott. Das Zimmer ist leer. Leer. Bin ich denn verrückt? Wie ich heute weiß, war ich nicht der Einzige, der mit Phänomenen konfrontiert war, die den normalen Menschenverstand überstiegen. Im Rahmen meiner Recherchen in den Archiven der Akademie Nationale sichtete ich zahlreiche Dokumente und Zeugenaussagen, die Hinweis darauf gaben, dass sich ein geheimnisvolles Wesen in den Untergeschossen der Oper herumtrieb. Besonders interessant waren für mich in diesem Zusammenhang die Memoiren eines Operndirektors von Armand Richard. Die merkwürdigen und unerklärlichen Ereignisse, die meine Direktionszeit überschatten sollten, begannen gleich an meinem Antrittsabend an der Pariser Oper. Mein Vorgänger François Debienne hatte mich um eine streng vertrauliche Unterredung gebeten. Zunächst, Monsieur Richard, möchte ich Ihnen dringend empfehlen, sämtliche Räume und Gegenstände in diesem Haus mit neuen Schlössern zu versehen. Warum das denn? Fürchten Sie Diebe? Nein, es gibt etwas Schlimmeres als Diebe. Es gibt das Phantom. Ein Phantom? So. Als letzte Amtshandlung hat es mir aufgetragen, Ihnen seine Forderungen zu übermitteln und Sie um peinliche Erfüllung derselben zu bitten. Wollen Sie meinen Rat anhören? Erfüllen Sie sie. Ohne Wenn und Aber. Im Vertrauen möchte ich Ihnen sagen, wann immer ich es in der Vergangenheit gewagt habe, seine Forderungen zu missachten, ereignete sich irgendein fataler Vorfall, der mich zugleich daran erinnerte, meiner Gehorsamspflicht nachzukommen. Gehorsamspflicht? Einem Phantom gegenüber? Ja, in der Tat. So seltsam es in Ihren Ohren klingen mag. Und wie lauten denn nun genau die Forderungen Ihres geheimnisvollen Phantoms? Mit zitternden Händen überreichte mir Debienne eine genaue Abschrift meines Pachtvertrages. Doch am Ende entdeckte ich einen mit roter Tinte in krakeliger, ungelenker Handschrift geschriebenen Zusatz. Zusatzvereinbarung § 1. Direktor Richard verpflichtet sich, dem Phantom der Oper bis auf Widerruf monatlich 20.000 Francs auszuhändigen. Jährlich also eine Zinssumme in Höhe von 240.000 Francs. § 2. Die erste Rangloge Nummer 5 steht bei allen Aufführungen allein dem Phantom der Oper zur Verfügung. Verstehen Sie jetzt? Natürlich lassen sich jährlich 240.000 Francs nicht einfach so aus der Portokasse erwirtschaften. Unter diesen Umständen können Sie vielleicht nachvollziehen, dass ich meinen Posten nur allzu bereitwillig geräumt habe. Ach, mein lieber Debienne, ich respektiere Ihre Entscheidung vollkommen. Dennoch scheint es mir, dass Sie Ihr Phantom etwas nachsichtig behandelt haben. Wenn ich es mit diesem lästigen Widersacher zu tun kriege, werde ich ihn auf der Stelle verhaften lassen. Aber wo, Monsieur? Und wie? Ich habe es noch nie gesehen. So? So? Nicht mal in seiner Loge? So wahr ich hier vor Ihnen stehe, es wurde auch in seiner Loge noch niemals gesehen. Und warum haben Sie sie dann nicht vermietet, lieber Freund? Ich kann Sie nur warnen, Monsieur. Ich kann Sie nur warnen. Mit diesen Worten verließ Debienne das Zimmer, gerade noch früh genug, bevor ich in schallendes Gelächter ausbrach. Wochen später, nachdem jene Dinge passiert waren, die mich mehr als einmal an meinem Verstand zweifeln ließen, begriff ich erst, wie ernst die Worte meines Vorgängers zu nehmen waren. Diese Unterredung, so lässt sich heute rekonstruieren, fand etwa zur gleichen Zeit statt, als ich in der Garderobe nach dem unsichtbaren Widersacher suchte. Christine selbst zog sich nach dem triumphalen Abend, soweit es möglich war, zurück. Ihre Auftritte in der Oper beschränkten sich auf eine Handvoll Nebenrollen, in denen sie nicht weiter auffiel. Nach unserem kurzen Zusammentreffen schrieb ich Christine mehrere Briefe, in denen ich ihr unsere gemeinsamen Kindheitstage in Perros in Erinnerung rief und sie um ein Wiedersehen bat. Doch es kam keine Antwort. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, als mich eines Morgens der folgende Brief erreichte. Monsieur, ich habe keineswegs den kleinen Jungen vergessen, mit dem ich so manchen Sommer meiner Kindheit verbracht habe. Glückliche Tage einer längst vergangenen Zeit, die noch immer in die Gegenwart herüberleuchten. Erinnern Sie sich noch an meinen Vater, der Sie liebte wie seinen eigenen Sohn? Er liegt auf dem Kirchhof von Perros begraben, am Fuße jenes Hügels, wo wir als Kinder so oft gespielt haben und wo wir uns inzwischen älter geworden, damals Lebewohl gesagt haben. Dorthin werde ich heute fahren, um seines 10. Todestages zu gedenken. Für mich bedeutete dieser Brief nur das eine. Christine bat mich, fernab des Pariser Opernbetriebes, um ein Rendezvous. Ich stürzte mich auf das Kursbuch und saß wenige Stunden später im Nachtzug in die Bretagne. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als ich in Perros eintraf. Im Gasthof sagte man mir zwar, dass eine Dame aus Paris dort abgestiegen sei, dass dieselbe aber seit dem frühen Morgen ausgegangen wäre. Unschlüssig ging ich zum Meer hinunter. Stundenlang lief ich am Wellensaum entlang und grübelte vor mich hin. Schließlich setzte ich mich auf einen Dünenkamm, von wo ich Land und Meer gleichermaßen betrachten konnte. Es war jene Stelle, wohin wir oft als Kinder gekommen waren, um in der Abenddämmerung die Geister tanzen zu sehen, die Christines Vater durch seine Erzählungen heraufbeschworen hatte. In fast allen seinen Geschichten kam ein Engel der Musik vor. Mindestens einmal in ihrem Leben bekommen alle großen Musiker und alle großen Sänger und Sängerinnen Besuch von ihm. Niemand hat den Engel der Musik je gesehen. Er tut sich den Auserwählten allein durch seine Stimme kund. Diejenigen, die der Engel der Musik besucht hat, gehen verändert aus dieser Begegnung hervor. Von nun an können sie Klänge erzeugen, die durch ihre Schönheit alle anderen menschlichen Klänge in den Schatten stellen. Wir anderen, die wir nichts davon wissen, sagen dann, sie sind Genies. Und du, Papa? Hast du den Engel schon einmal gehört? Nein, mein Kind, leider nicht. Aber du, Christine, wirst ihn eines Tages hören. Wenn ich in den Himmel komme, werde ich ihn dir schicken. Das verspreche ich dir. So sind sie tatsächlich gekommen. Christine. Ich habe sie gar nicht kommen gehört. Wie hätte ich nicht kommen können? Ihr Brief schien mir wie ein Rufen. Sie wussten, dass er mich dazu bewegen würde, ihnen zu folgen. Vielleicht war es Unrecht von mir, ihnen zu schreiben. Aber ihr plötzliches Erscheinen neulich in meiner Garderobe hat die vielen glücklichen Tage meiner Kindheit wieder auferstehen lassen. Haben Sie mich, als ich in Ihrer Garderobe kam, denn zum ersten Mal wieder gesehen? Nein, ich hatte Sie schon mehrmals zuvor in Ihrer Loge gesehen und auch hinter der Bühne. Aber warum haben Sie mich dann, als ich in Ihrer Garderobe war, verleugnet? Sie antworten mir nicht. Gut, dann werde ich für Sie antworten. Jemand war in Ihrer Garderobe, Christine. Jemand, dem Sie nicht zeigen wollten, dass Sie sich womöglich noch für einen anderen außer Ihnen interessieren könnten. Was behaupten Sie da, Monsieur? Um welchen anderen soll es sich da gehandelt haben? Um denjenigen, zu dem Sie gesagt haben? Heute Abend habe ich nur für dich gesungen. Bei diesen Worten wurde Christine leichenblass. Sie taumelte. drohte zu fallen. Demnach haben Sie also an meiner Türe gelauscht. Ja, ich gebe es zu. Und ich weiß, dass ich kein Recht dazu hatte. Es gibt nur einen Grund, weshalb ich mich dazu hinreißen ließ. Und Sie kennen ihn. Ich liebe Sie, Christine. Machen Sie nur so weiter, Raul. Wenn Sie mich umbringen wollen. Christine, was soll das heißen? Bitte sagen Sie es mir. Also gut. Ich werde Ihnen etwas sagen, was ich noch niemandem sonst gesagt habe. Raul, erinnern Sie sich noch an die Geschichte vom Engel der Musik? Nun ist mein Vater im Himmel. Und der Engel der Musik hat mich besucht. Daran zweifle ich nicht. Wie meinen Sie das, Raul? Ich meine, dass kein menschliches Wesen so singt, wie Sie neulich gesungen haben, ohne dass der Himmel seine Hand im Spiel hat. Kein Gesangslehrer dieser Welt kann Ihnen solche Töne beibringen, wenn nicht der Engel der Musik selbst. Ja, so ist es. Er sucht mich täglich in meiner Garderobe auf, um mir Unterricht zu geben. Wie bitte? Was soll das heißen? Ich glaubte immer, die Einzige zu sein, die seine Stimme hören könne, aber nun haben Sie ihn auch gehört. Diese Männerstimme? Das soll der Engel der Musik sein? Also, Christine, wollen Sie mich zum Narren halten? Was sagen Sie da? Sie, der Spielgefährte meiner Kindheit, der Freund meines Vaters, Sie wagen es! Nein, nein, laufen Sie nicht weg! Nein, lassen Sie mich und wagen Sie es nicht, mir zu folgen. Christine! Verzweifelt über den unglücklichen Verlauf des Gesprächs kehrte ich zum Gasthof zurück und ging auf mein Zimmer. Nichts war im Nebenzimmer zu hören. Was tat Christine? Schlief sie? Während die Stunden vergingen, kamen die Erinnerungen an jene Sommer zurück, die Christine und ich hier gemeinsam verbracht hatten. Christine hatte ihre Mutter früh verloren. Ihr Vater war ein begnadeter Geiger. Wenn er auf Hochzeiten oder anderen Festen spielte, wurden die Leute nicht müde, ihm zuzuhören. Seine Tochter, die nie von seiner Seite wich, begleitete ihn mit ihrem Gesang. Eines Tages hörte der berühmte Professor Valerius aus Paris die beiden. Er erkannte das Talent von Vater und Tochter, nahm sie in sein Haus auf und kümmerte sich fortan, zusammen mit seiner Frau, um die Ausbildung und Erziehung des Mädchens. Die Sommer verbrachten sie gemeinsam im Landhaus des Professors in Perros. Dort ließ es sich Vater Daé nicht nehmen, ab und zu, wie früher, bei Dorffesten aufzutreten und mit seinem Spiel und dem Gesang seiner Tochter die Leute zu verzücken. Das war bei einer solchen Gelegenheit, dass ich Christine zum ersten Mal sah. Wir wurden einander vorgestellt und waren von nun an unzertrennlich. Die Standuhr in der Gaststube schlug 11:30, als ich aus dem Nebenzimmer Geräusche hörte. Mir war, als drehte sich eine Tür in der Angel. Ich öffnete meinerseits die Tür einen Spalt breit und sah tatsächlich Christine über den Korridor die Treppe hinunterhuschen. Ich rannte zum Fenster, von wo ich Christine den Weg zur Kirche hinunterlaufen sah. Ohne mich auch nur einen Moment zu besinnen, stieg ich aufs Fensterbrett und kletterte an den Ästen des Spalierbaumes hinunter in den Garten. Am nächsten Morgen fand man mich halb erfroren, mehr tot als lebendig, der Länge nach ausgestreckt auf den Stufen des Hauptaltars der Kirche von Perros. Was war geschehen? Über die Ereignisse dieser Nacht gibt es ein Protokoll, das der örtliche Polizeioffizier

in meiner Verzweiflung an ihre Ziehmutter, Madame Valerius, und bat diese um ein Gespräch. Damit dies außerhalb des Hauses stattfinden konnte, lud ich sie zu einer Kutschfahrt ein. Madame! Madame! Kommen Sie! Ich helfe Ihnen. Vorsicht! Sofort erkannte ich in ihr die vornehme Dame aus meinen Kindertagen. Paul, ich freue mich so, Sie zu sehen. Madame, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ach, machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich denke immer nur an Christine. Sie hat mir so viel von Ihnen erzählt. Ach, hat sie das? Ja, sie redet Tag aus, Tag ein von Ihnen. Wirklich? Was sagt sie Ihnen denn? Dass sie sie gern hat. So, sie hat mich gern. Christine hat mir gesagt, sie hätten ihr eine Liebeserklärung gemacht. Sie wussten es ja nicht besser. Sie sind noch jung. Sie dachten, dass Christine noch frei ist. Ist sie es denn nicht? Nein. Sie kann nun mal, auch wenn sie es wollte, nicht heiraten. Was? Davon weiß ich ja gar nichts. Warum kann Christine nicht heiraten? Wegen des Engels der Musik natürlich. Aber verraten Sie das keinem Menschen. Nein, natürlich nicht. Sie können sich auf mich verlassen. Er hat ihr gesagt, dass sie ihn nie mehr hören wird, wenn sie heiratet. Und dass er sie dann für immer verlassen wird. Also Sie werden sicher verstehen, dass sie auf keinen Fall den Engel der Musik gehen lassen will. Ich dachte eigentlich, dass Christine ihm das alles erzählt hat, als sie in Perros trafen. Er war ja auch dort. Ach ja? Sie war mit ihrem Engel in Perros? Nun, er ist ihr gefolgt. Als sie auf dem Friedhof von Perros ihres Vaters gedachte, hat er dort am Grab für sie gespielt. Madame, unter diesen Umständen möchte ich Sie schnellstmöglich nach Hause bringen und Sie bitten, mich Christine zu melden. Ich muss Sie sprechen. Aber sie ist doch gar nicht zu Hause. Sagte ich Ihnen das nicht? Wie bitte, Madame? Wenn sie nicht zu Hause ist, wo ist sie dann? Bei ihrem Engel natürlich. Aber verraten Sie das keinem Menschen. Madame. Der Engel gibt ihr Unterricht. In unserer kleinen Wohnung wäre das unmöglich. Und die Oper ist seit 2 Wochen geschlossen, weshalb Sie auch in Ihrer Garderobe nicht arbeiten können. Nur das verstehen Sie doch. Madame, wollen Sie so freundlich sein und mir nun sagen, wo dieser Engel wohnt? Im Himmel natürlich. Wo sonst? Die Naivität von Madame Valerius machte mich fassungslos. So schnell es ging, brachte ich Madame Valerius nach Hause. Danach irrte ich stundenlang auf den nächtlichen Straßen herum, während sich die Gedanken in meinem Kopf wie im Karussell drehten. Der Engel der Musik also. Irgendein drittklassiger Operettentenor, der sich Christine im Gewande dieser Liszt genähert und sie nun zu einem Instrument in seinen Händen gemacht hatte, auf dem er nach Belieben spielen konnte. Ich hätte geliebt. Geliebt. Und war so schändlich verhöhnt worden. Konnte es auf Erden eine banalere Affäre geben? Waren der Heuchelei und der Lüge wirklich keine Grenzen gesetzt? Nie wieder würde ich mich von diesem Schlag erholen können. Man hatte mir angeboten, an einer Expedition zum Nordpol teilzunehmen. Nach dem Desaster mit Christine war ich fest entschlossen, das Angebot anzunehmen. Aber bevor ich fuhr, wollte ich mich von ihr verabschieden. Bei der feierlichen Wiedereröffnung der Oper. Christine hatte die Partie der Carlotta übernommen, die sich seit dem schrecklichen Quarkunfall krankgemeldet hatte. Wieder wurde ihr Auftritt ein unbeschreiblicher Triumph. Ich saß in meiner Loge und hing an ihren Lippen. Ich wusste nicht mehr, ob ich sie verfluchen oder bemitleiden sollte, und tat abwechselnd beides. Auf einmal spürte ich einen kühlen Luftzug hinter mir. Ich hatte das unbestimmte Gefühl, als wäre da der Atem eines anderen. Woher kam dieses Lachen? Ich drehte mich um. Niemand außer mir war in der Loge. Es war, als würden die Wände reden. Siehst du den Ring an ihrem Finger? Wer mag ihn ihr gegeben haben? Du warst es nicht. Du warst es nicht. Panisch stürzte ich aus meiner Loge. Was war das? Wer hatte da zu mir gesprochen? So hämisch und grausam zugleich. Ich konnte nicht anders. Meine Schritte lenkten mich wieder zu dem Ort, wo mein Leiden begonnen hatte, zu Christines Garderobe. Ich wollte es wissen. Christine hatte mich beschworen, nicht weiter an dem Geheimnis zu rühren. Aber es war mir egal. Lieber verlor ich mein Leben, als Christine kampflos der Finsternis zu überlassen, die sie umgab. Die Garderobe war leer. Auf dem Schreibtisch brannte eine Lampe. In diesem Moment hörte ich Schritte auf dem Korridor. Mit einem Sprung konnte ich mich hinter den Vorhang retten. Schon öffnete sich die Tür. Es war Christine. Ich hielt den Atem an. Sie schien verzweifelt. Wegen mir vielleicht? Erik. Armer Erik. Erik? Armer, armer Erik. Wer war Erik? Und dann, auf einmal, hörte ich etwas. Von meinem Versteck aus sah ich, dass auch Christine lauschte. Es war eine Stimme. Ein Gesang, der allmählich näher kam. Er schien von überall herzukommen. Es war, als würden die Wände singen. Christines Gesichtsausdruck begann sich zu verwandeln. Sie erhob sich von ihrem Stuhl und ging langsam auf den Spiegel zu, der die ganze hintere Garderobenwand einnahm. Das war Sirenengesang, der einem jeglichen Willen alle Kraft und den Verstand zu rauben drohte. Sogar ich lauschte mit wachsender Erregung. Und ich verstand auf einmal, dass diese Stimme die Erklärung für die wundersame Verwandlung ihrer Stimme war. Christine hatte die Hände erhoben und ging nun wie in Trance auf den Spiegel zu. Sie ging so weit, bis sich die beiden Christinen Körper und Bild berührten und im nächsten Moment war Christine verschwunden. Ich sprang aus meinem Versteck hervor und stürzte auf den Spiegel. Aber da war nichts und niemand außer einer harten Spiegelwand. Christine! Wohin war Christine verschwunden? Christine. Würde sie jemals wiederkehren? Und wer war Erik? Das Phantom der Oper nach Gaston Leroux. Kunstkopfhörspiel in 2 Teilen von Regine Arim. Teil 1 mit Matthias Habich,